nicht den Anschein, immer schuld zu sein. Dich zu erklären, wenn es richtig ist. Gehirn gewaschen, du merkst es nicht. Dein Geist ist nicht mehr frei für dich. Scheiß auf das, was jemand sagt. Scheiß auf das, was richtig ist. Scheiß auf Menschen, die dich lieben. Hör auf dich, was richtig ist. Renn so weit ich deine Beine trage, suchst nach Lösung, ohne zu fragen. Das, was geht, ist zu leben. Du musst bereit sein, alles zu geben. Scheiß auf das, was jemand sagt. Scheiß auf das, was richtig ist. Scheiß auf Menschen, die dich lieben. Hör auf dich, was richtig ist. Bedrückt und frustriert entsteht ein Hass in dir. Verfault am ganzen Körper, verseucht von Gier. Es ist zu spät für ein schönes Leben, weil sie dir wirklich nichts mehr geben. Jemand sagt, scheiß auf das, was richtig ist. Scheiß auf Menschen, die dich lieben. Hör auf dich, was richtig ist. Die Sanduhr steht still, jedes Korn ein Moment versteht und legt so lang das Feuer in euch brennt. Sei kein Produkt der Fremdbestimmung, keine Puppe an den Fäden, schneid sie durch und fang an zu leben. Scheiß auf das, was jemand sagt. Scheiß auf das, was richtig ist. Scheiß auf Menschen, die dich lieben.